Egal wer die sind, von denen gibt's jedenfalls zu viele. Egal wer sie sind? Ist doch ziemlich klar, wer die sind. Wo kommen die auf einmal her? Warum haben wir sie beim Reinkommen nicht gesehen? Vermehrt, denn sonst macht er aus seiner und deiner Heimat eine Wüste.